Was ist erforderlich, um mit Sammlung zu beten? Wir müssen vor dem Gebet alle Anlässe zur Zerstreuung entfernen und während des Gebetes daran denken, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, der uns sieht und anhört. Also das Gebet entsprechend einstellen, Anlässe zur Zerstreuung aus dem Weg schaffen und während des Gebetes immer wieder sich der Gegenwart Gottes bewusst sein, die Gegenwart Gottes sich bewusst machen. Die zweite Bedingung, um zu beten und gut zu beten,